1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, Freunde, wir melden uns zur Stelle. Ein bisschen verspätet. Wir bitten, das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht. Heute, wie immer, freitags. Das heißt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und mein erster Anrufer hat den schönen Namen Reik, 22. Guten Morgen. Genau. Ein Mann, genau. Sehr gut. Reik, um was geht's? Es geht ganz brandaktuell um das Thema Christian Wolff, Rücktritt. Ach, hat es dich überrascht? Nach gestern Abend, als die letzte Meldung kam, dass die Staatsanwaltschaft jetzt die Immunität aufheben möchte, beziehungsweise beantragen möchte, da war mir eigentlich schon fast klar, dass Christian Wolff politisch nicht mehr zu halten sein wird. Ja. Und dann kam der Rücktritt. Also ich habe heute Morgen, hat mich das relativ überrascht. Also ich studiere Politik und habe eine Menge Kommilitonen und ich habe heute Morgen 3-4 SMS bekommen, du musst jetzt gleich um 11 den Fernseher anmachen und dann ins Internet geschaut und dann war es jetzt nach den ersten Worten, die er gesprochen hat, schon keine Überraschung mehr, dass er zurücktreten wird. Genau, da war es dann schon klar. Findest du, dass er zu spät zurückgetreten ist? Also es war längst überfällig. Ja, es war schon überfällig. Also ich habe noch vor Weihnachten gedacht, die Sache wird nach Weihnachten vergessen sein. Naja, er hat ja sogar noch bei der Neujahrsansprache zu seinen Mitarbeitern gesagt, einem Jahr ist das alles längst vergessen. War auch schon ein bisschen überheblich. Also war ein bisschen überheblich, finde ich auch, ja. Kam ein bisschen überheblich rüber. Ja, genau. Und als die Diskussionen dann überhaupt nicht losließen und Jauch dann nach 2 Wochen ohne Wolf dann doch wieder Wolf ansprach, also in seiner letzten Sendung. Mhm. Also irgendwie hat man gemerkt, es scheint die Bevölkerung doch so sehr zu bewegen. Mhm. Und es ist nicht nur Medienhype, sondern es war auch Interesse dran. Also ich glaube, jetzt bewegt die Bevölkerung auch sehr, wie das mit seiner Bezahlung weitergeht. Ja, genau. Also es steht ja, also die Bundeskanzlerin muss entscheiden, ob er Zeit seines Lebens 200.000 Euro pro Jahr weiterbekommt. Diese sogenannte Ehrensold. Ja, überleg dir mal, wenn der jetzt, der kriegt ja noch Büro und Chauffeur dazu. Büro, Chauffeur und Leibwächter. Genau, überleg dir mal, dass der irgendwie vielleicht... Das ist ein Unding. Das ist ein Witz. Anfang 50 und die nächsten 30 Jahre, das sind 6 Millionen Euro. 6 Millionen Euro. Ja. Die könnte man in soziale Projekte oder sonst wohin stecken, aber doch nicht. Also ich sag's mal so, dieser Ehrensold an sich ist ja berechtigt. Also ein Bundespräsident, der 5 oder 8 oder 10 Jahre im Amt war, der kriegt noch Anfragen aus der Bevölkerung, der hat noch Termine, der kriegt das noch berechtigt, auch das Büro und den Chauffeur, aber okay. Ist die Frage, ob man das ganze Leben bekommen muss, wenn man noch 90 ist, ob dann das noch alles nötig ist, aber egal. Die Frage ist jetzt, wie die Kanzlerin entscheidet. Das liegt wohl in ihrem Ermessen, weil es für diesen Fall, der jetzt eingetreten ist, so keine klare gesetzliche Formulierung gibt. So war es ja auch gar nicht konzipiert, als man das mal gemacht hat. Ganz genau. Also das war ja auch nicht für einen konzipiert, der mal noch 40 Jahre oder 30 Jahre leben wird. Genau. Also mein persönlicher Vorschlag, ich hatte auch einen Vorschlag. Also ich würde ihm das Ganze zumindest so, wie man es bei einem Minister oder bei einem anderen machen würde, zumindest bis zum Ende der vorhergesehenen Amtszeit zahlen. Und dann würde er ja noch immer sehr weich fallen, finde ich. Kann er auch sein Haus noch abbezahlen, weißt du? Und dann muss er sehen. Kann er auch zurück in sein geregeltes Leben. Vielleicht wird er sogar wieder Anwalt, ne? Ja, also, genau. Also andere Leute, die ihren Job aufgeben, kriegen auch nicht ihr Leben lang dann das Geld weiter. Warum dann er? So, also da sind wir uns einig, dass das eigentlich ein Unding ist, wenn das über das ganze Leben dann weitergezahlt werden würde. Genau. 200.000 Euro im Jahr. Wer ist dein Lieblingskandidat? Mein Lieblingskandidat? Ja, wer sollte es werden? Sehr gute Frage, ich habe 2. Und zwar zum einen wäre Gauck auch ein guter Kandidat. Das da waren wir uns ja alle vor 1,5 Jahren eigentlich schon einig. Genau. Und muss man halt sehen, ob er das möchte. Mhm. Da muss man auch Respekt vor Joachim Gauck haben, ob er jetzt als Zweiter da in der Reihe, aber er hat die Chance, weil ich glaube, er wird danach eigentlich relativ unangreifbar, weil keiner sich trauen wird. Es ist die Frage, du hast recht, aber es ist die Frage, ob die CDU und FDP ihn will. Das ist die große Frage, genau, glaube ich. Vielleicht auch die Frage, ob die SPD ihn noch will. So, und wer ist der zweite? Wäre der zweite Wunschkandidat? Habe ich persönlich kennengelernt, ist ein sehr netter, eloquenter Mann und hat auch staatsmännischen Charakter. Das ist der Herr Lammert. Ah ja, gut. Den habe ich bei einem Rahmen eines Bundestagspraktikums kennengelernt. Ja. Und der ist wirklich ein guter Mann. Das ist der jetzige Bundestagspräsident. Genau, richtig. Hochgeachtet in der Politik. Auch zumindest bei den Leuten. Ja, genau, bei den Leuten hochgeachtet. Aber vielleicht nicht so ganz beliebt in der CDU, weil er eckig und kantig ist und seinen Mund aufmacht. Genau das, was wir als Bundespräsident vielleicht brauchen. Also auch einen, der wie Köhler auch ein bisschen drüber steht und auch mal sagt, wenn ihm was nicht passt. Ich bin ja mal gespannt, was die wieder auskungeln. Das ist alles Auskungelei. Ja. Was wir da erfahren werden, welcher Kandidat präsentiert wird. Denn der Kandidat, der dann präsentiert wird, wenn die großen Parteien sich jetzt auf einen geeinigt haben, dann ist die Wahl ja nur noch Formsache. Genau. Ja. Also ich kann mir auch fast vorstellen, dass da vielleicht, was ja eigentlich auch fast blödsinnig ist, und eigentlich muss man sich mal überlegen, dass es vielleicht auch so ein bisschen herausgeschmissenes Geld ist, da wird jetzt ein Kandidat erkoren. Mhm. Es gibt vielleicht nur einen, weil vielleicht die NPD oder die Linken gar keinen Gegenkandidaten stellen. Mhm. Der wird dann mit 70% gewählt, die anderen enthalten sich. Mhm. Und es ist eigentlich fast rausgeschmissenes Geld, die Bundesversammlung dafür einzuberufen. Ja. Und das muss man sich mal überlegen. Wahnsinn. Also eigentlich wirklich. Aber ganz ehrlich, was ich auf jeden Fall sagen wollte in dieser Sendung, es würde mich freuen, wenn das Land NRW, ich oder das Land Sachsen-Anhalt mich für die Bundesversammlung vorschlagen würde. Ja, dann wollen wir beide uns mal ins Gespräch bringen, Raik. Auf jeden Fall, ne? Ich würde dich gerne ins Gespräch bringen, dass das Land NRW dich als Mitglied der Bundesversammlung nominiert. Und dann würde ich dich gerne ins Gespräch bringen für das Land. Genau. Was sagst du für das Land? Sachsen-Anhalt oder wo rufst du? Sachsen-Anhalt, genau. Sachsen-Anhalt. Ja, genau. Wollen mal sehen, wer jetzt zugehört hat, ob jemand Entscheidendes mitgehört hat. Ich hoffe drauf. Ich glaube, einer von 1240 wäre dann wenigstens gut. Genau. Die Parteien wünschen sich, aber die können ja Bürger sich wünschen, die mit in die Bundesversammlung kommen. Genau. Ja. Genau. Sind ja auch einige Prominente in Sachsen, Sebastian Krumbiegel von den Prinzen und so, regelmäßig dabei. Genau. Noch eine Frage, wie hast du denn die Gemahlin des Bundespräsidenten so eingeschätzt in den letzten Jahren? Ganz ehrlich, habe ich sie gar nicht wahrgenommen. Ich wusste auch nicht, dass sie ganz neu ist bei ihm und so, weil ich ihn jetzt persönlich aus der Landespolitik nicht kannte. Mhm. Also vorher nicht. Ich dachte vorher auch, er war der bessere Kandidat als Gauck. Das war die einzige Sache, die ich so für mich gedacht habe. Aber Moment mal, du studierst Politik und kanntest ihn nicht aus der Landespolitik? Ich kannte ihn. Er war Ministerpräsident, also den musst du kennen. Ich wusste, wer er ist. Ich wusste, Christian Wulff ist der Ministerpräsident von Niedersachsen. Mhm. Aber ich wusste nicht seine persönliche Vorgeschichte. Ach so, ich verstehe. Ich verstehe. Frau und neue Frau und neue High Society und so. Wie fandest du sie? Sie war heute zum Beispiel sehr professionell. Also heute hat sie zum Beispiel ein sehr professionelles Lächeln an den Tag gelegt. Mhm, sie kam lächelnd rein. Ja, genau. Mhm. Richtig. Sehr professionell, ne? Mhm. Und die letzten zwei Jahre war eine nette Frau an seiner Seite. Sah gut aus. Mhm. Über sie habe ich gar keine Meinung gehabt, weil ich auch wenn nur ihn gesehen habe und mein erster Eindruck heute, das wollte ich auch noch sagen, ich weiß nicht, wie du es heute, hast du es heute live gesehen? Live habe ich es nicht gesehen, aber dann natürlich in der Aufzeichnung. Okay, also die ersten Worte, die er so gesprochen hat über die große Sache, die noch in Deutschland zu tun ist und so weiter und Integration und so weiter, da habe ich ihn persönlich schon gar nicht mehr als Staatsmann wahrgenommen. Mhm. Also er war für mich schon nicht mehr mein Bundespräsident. Mhm. Und in dem Moment war für mich klar, dass gut, also ich glaube Ende März wird dann der neue Bundespräsident gewählt. Am 18. spätestens. Am 18. März, genau so war's. Ja. Das heißt, dann gehe ich mal davon aus, dass wir beide uns dann in Berlin im Bundestag treffen und wir miteinander reden werden. Auf jeden Fall. Raik, es hat mich gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Alles Gute wünsche ich dir. Mich auch. Ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Das ist unsere Telefonnummer und herzlich willkommen sage ich zu Hanna. Und Hanna ist 29. Guten Morgen, Hanna. Ach, Hanna. Was ist mit Hanna? Da machen wir weiter mit Nicole. Und Nicole ist 35. Guten Morgen, Nicole. Ja, morgen, Domian. Hallo, Nicole. Und was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass eigentlich gerade mein Leben, was ich mir mühsam aufgebaut habe, den Berg runtergeht. Ich habe am Valentinstag eine Beileidskarte bekommen mit meinem Todestag drinne, der am 15.02. sein soll. Samt Datum, wann die Trauerfeier ist, wo die Trauerfeier stattfindet. Ja, hab das dann... Dein Todestag? Deine Trauerfeier. Und so eine Karte, da stand, wir verstorben ist Nicole so und so am 15.02.2012. Da standen Sätze drin, die eigentlich nur jemand wissen kann, der mich gut kennt, dass ich halt viel erlebt habe und mich eigentlich aus eigenen Kräften aus solchen depressiven Löchern rausgekämpft habe. Das können nur die Menschen wissen, die mich kennen. Wer schickt dir denn so eine Trauerkarte? Wer macht dir sowas? Ich habe meine eigene Mutter und meinen Stiefvater in Verdacht. Deine eigene Mutter und der Stiefvater? Ja, ich habe das Leben meines Stiefvaters mit einer Anzeige vor Jahren zerstört. Ich habe ihn vor Gericht gebracht wegen Dinge, die er mir angetan hat. Er hat daraufhin seinen Job verloren. Was hat er dir angetan? Er hat mich von meinem 6. Lebensjahr an bis zu meinem 14. Lebensjahr missbraucht. Missbraucht, misshandelt auf perverseste Art und Weise, die es gibt. Was jetzt so langsam auch gedanklich wieder hochkommt auch. Und ja. Was ist aus dieser Anzeige und der Gerichtsverhandlung dann geworden? 2 Jahre auf Bewährung wegen angeblichen Alkoholmissbrauchs. Weil er ist ja so schlimm Alkoholiker. Achso, dass er es im Alkoholismus, im Alkoholrausch gemacht hat. Angeblich. Dadurch ja, das milde Urteil. Er hat so gut rausgeboxt. Mhm. Ja. Und die Mutter, das ist ja deine Mutter, er ist der Stiefvater. Ja, meine eigene Mutter hat nicht einmal zu mir gestanden, sondern nur zu ihm. Sie ist lieber weggegangen und hat mich mit... Ich bin immer fassungslos, wenn ich sowas höre. Das habe ich so oft schon gehört, dass die eigenen Mütter dann die Augen zumachen oder sogar dann, wenn es dann zu einer Gerichtsverhandlung kommt, nicht mal dann zu ihren Töchtern oder ihren Kindern stehen. Gibt es weitere Kinder in der Familie? Es gibt noch meine Stiefgeschwister, aber die hatten halt ein Leben wie Gott in Frankreich. Also du warst das Opfer in der Familie? Das schwarze Schaf. Das schwarze Schaf. Ja. Und du glaubst jetzt, dass das so eine Racheaktion der beiden, um dir eins auszuwischen? Er hat mir per SMS gedroht, dass er mir mein Leben zur Hölle macht. Also ich habe sein Leben zerstört, er wird mein Leben zerstören. Ich habe 2 Tage bevor diese Beileidskarte kam, mir versucht, mein Leben zu nehmen. Aber da wusstest du ja noch nichts von der Beileidskarte. Nein, ich wollte einfach zu meinem verstorbenen Sohn. Ich wollte nicht mehr leben. Hätte ich 3 Kinder, 2 leben noch. Hm. Die habe ich seit 2 Tagen nicht gesehen. Und ich wollte einfach nur zu meinem kleinen Sohn, der vor 2 Jahren gestorben ist. Wie alt ist dein Sohn geworden? Er ist knapp 4 Wochen geworden. Ach so, ganz jung. Am plötzlich tot. Ja. Und die anderen Kinder sind wie alt? 5 und 12. Ich habe heute das erste Mal mit denen nach 2 Tagen gesprochen. Warum? Wo warst du während der 2 Tagen? Ich bin sicher untergebracht worden von unserem Pastor, der natürlich weiß, wie es mir geht, der die Beileidskarte kannte. Aber da hattest du sie ja noch nicht bekommen. Ich habe sie Mittwoch bekommen. Ich hatte Dienstag bekommen und Mittwoch habe ich sie ihm gegeben, nach einem Kurs, den ich hier in der Gemeinde mache. Mhm. Und habe ihm gesagt, ich kann nicht mehr, das ist mir zu viel, mir bricht alles zusammen. Ich habe vom Heim an mein Leben mühsam in kleinsten Schritten aufgebaut. Mhm. Nochmal, damit es klar ist. Du hast gesagt, dass du dir das Leben nehmen wolltest, 2 Tage bevor die Karte kam. Ist das richtig? Ja, 2 Tage bevor. Ich wollte zu meinem Sohn. Ich wollte einfach nicht mehr leben. Das heißt, aber davor hatte dieser Mann oder haben diese Menschen, deine Eltern in Anführungszeichen, haben die dir vorher auch schon das Leben sehr schwer gemacht? Ja, vor 2 Jahren hat sie das Gleiche, was sie jetzt abgezogen hat, ach so, mit allem drum und dran schon mal gebracht. Sie hat mich schon mal komplett, sie hat mich hier, wo ich wohne, hier in Wuppertal, ist sie zu den Ämtern gegangen, hat mich komplett für tot erklären lassen. So unfassbar. Mit Trauerfeier, mit 80 Personen saßen in der Kapelle und haben geheult, weil ich nicht mehr lebe. Und ach, es kam wirklich zu einer Trauerfeier? Da sind Menschen hingekommen? Die haben es geglaubt. Es haben auch jetzt viele geglaubt, dass ich nicht mehr lebe. Und woher weißt du das mit der Trauerhalle? Bist du da auch hingegangen gucken? Oder? Ich habe einen Anruf von der Pastorin gekriegt, wie wir das jetzt handhaben wollen. Und mein Mann ist so dreist gewesen, hat gesagt, wir spielen das Spiel mit. Ich habe mich dann hinten wirklich in so einem Raum gestellt, habe das alles mitgekriegt. Wie, und das hat die Pastorin mitgemacht, so ein Spiel? Ja, um ihr einfach mal vor Augen zu führen, wie die Leute reagieren werden, wenn die erleben, was sie für einen Mist verzapft hat, was sie da erzählt hat. Waren deine Eltern denn bei dieser Trauerfeier auch da? Meine Mutter war da, ja. Mein Stiefvater war ganz gut, dass er nicht da war, dass er sich da nicht noch hingetraut hat. Moment mal, dann war die Trauerhalle voller Menschen, die zu deiner Beerdigung kommen. Ja. Die Pastorin war eingeweiht, dass das ein Fake ist, das Ganze. Ich meine, der Richter hat... Moment, ich will mir das vorstellen. Du stehst hinten irgendwo in einem Seitenraum. Ja. So, und wie wurde das Ganze denn aufgelöst? Ich bin irgendwann raus und habe das Ganze aufgeklärt. Das ist ja unfassbar. Die Leute müssen doch geschockt gewesen sein, als du plötzlich dann vor denen standst. Meine Mutter steht im Endeffekt im Moment, hat sie gar keinen mehr, außer meine Geschwister, die noch zu ihr halten. Nochmal. Ich bleibe bei dieser Situation. Da sind 80 Leute in der Trauerhalle, die zu deiner Beerdigung kommen. Plötzlich trittst du hinten aus einem Raum vorne vor die alle hin. Die müssen doch, sind die nicht, haben die nicht geschrien oder in Ohnmacht gefallen oder? Was haben die gemacht, die Leute? Meine Großtante ist aufgestanden und hat meiner Mutter eine geknallt für diese Lüge. Hast du denn sofort gesagt, das ist eine Lüge von meiner Mutter? Ja. Bist du mit diesen Worten rausgegangen? Ich bin mit diesen Worten raus. Ich habe wortwörtlich meine Mutter angeguckt und habe gesagt, so, das ist die Lüge, die du hier allen aufgetischt hast, meinen Freunden. Das ist unfassbar. Was habe ich noch nie gehört. Daraufhin ist meine Großtante aufgestanden und hat ihr dann einen geknallt. Und das war in dem Moment einfach für mich ein Teil der Genugtuung. Aber in einer Trauerhalle steht doch meistens dann auch der Sarg oder eine Urne. Wie war das denn geregelt? Nein, gar nicht. Das war eine reine Trauerfeier nur. Hm. Ja. Aber das wie lange liegt dieses Gerichtsurteil eigentlich zurück? 2 Jahre. Sie darf eigentlich gar nichts mehr machen, weil sie darf sich mir nicht nähern. Sie sollte mich eigentlich komplett in Ruhe lassen. Hm. Und unser Pastor hat jetzt mit der Polizei gesprochen, die auch gestern hier in meinem sicheren Raum waren, eigentlich hier eingedrungen sind sozusagen, in dem Raum, wo ich zur Ruhe kommen sollte. Hm. Und haben dann auch gesagt, die finden das ziemlich makaber und pervers, auf Deutsch gesagt. Und sie stehen zu 100% hinter mir. Ja, kann man denn da keine Anzeige wegen was auch immer stellen? Doch, kann man. Zumal mein Stiefvater mir SMS im Moment schickt und... Tust du das? Erstattest du Anzeige? Mit dem Pastor hier und einer mit aus der Gemeinde... alles vorbereitet, um diese Anzeige durchzustehen. Das ist ja unfassbar. Weil es wird nicht leicht für mich werden, nochmal alles im Endeffekt zu durchleben, was ich eigentlich jetzt seit 4 Nächten tagtäglich mache. Ich durchlebe meine ganze Kindheit, die ganze Hölle erlebe ich nochmal. Ja, und du hast ja auch die Verantwortung für deine beiden anderen Kinder. Ja, mit denen habe ich heute das erste Mal gesprochen. Nach 2 Tagen. Also die wussten natürlich gestern von der Polizei, dass es mir gut geht, dass ich lebe, dass ich lieb habe. Und du hast einen Partner, einen Mann, sagst du? Ja, da sind die Kinder jetzt auch. Mhm. Und auch ihm habe ich gesagt, ich muss erst zur Ruhe kommen. Mir ist das... Da sind die Kinder. Wo bist du denn jetzt? Bist du nicht in der Familie? Nein, ich bin nicht zu Hause. Ich bin von der Gemeinde in einer Wohnung untergebracht worden. Aha. In einer Notwohnung, die haben. Warum bist du nicht bei deinem Mann und deinen Kindern? Ich brauche diese Ruhe. Ich verstehe. Weil ich muss diesen Abstand haben. Ich habe jetzt im Moment diese Kraft für meine Kinder gar nicht. Ja. Deine Eltern, mir fällt es so schwer, dieses Wort überhaupt zu sagen, nach dem, was ich da höre. Mutter hat sie nicht verdient, das Wort. Genau. Die wohnen dann offensichtlich da bei dir in dem Ort. Die wohnen auch hier in Wuppertal, genau. In Wuppertal. Hast du mal darüber nachgedacht, ganz so anders mit deiner Familie hinzuziehen, um einfach einen geografischen Abstand zu haben? Das habe ich, aber die finden mich überall. Ich bin wieder nach Wuppertal zurück, weil meine Oma damals krank wurde. Und ich weiß nicht, wieso auch das alles. Ich habe, als ich mir das Leben nehmen wollte, vor dieser Karte, das konnte ich irgendwie gar nicht mehr. Ich habe meine Kinder gesehen, mein Glaube, den ich wiedergefunden habe, hat mich daran gehindert, dass ich mir mein Leben nehme. Die haben mich eher zum Gespräch zu unserem Pastor geführt, dass ich zu ihm gesagt habe, ich kann nur ein Wort sagen, hilf mir. Mhm. Ich kann nicht mehr. Ja, das war dann auch sicher der richtige Schritt, den du unternommen hast. Ja, das ist Wahnsinn. Also der wollte mich, hat mich auch gar nicht mehr gehen lassen. Er hat dann direkt mit den Ältesten gesprochen und gesagt, Sehr gut, dass du da so eingebunden bist. Das ist ja schon mal sehr tröstlich. Ja, aber auch erst seit kurzem. Also ich habe lange meinen Glauben verloren und habe gesucht. Aber das ist ja ein richtiger Psychokrieg. Ein richtiger Psychokrieg. Bitte? Ne? Es ist ein richtiger Psychokrieg, dem du da ausgesetzt bist. Mhm. Und er macht mich auch jetzt per SMS sowas von fertig. Alles speichern. Bloß es muss alles dokumentiert werden. Ne? Ja. Und wenn ihr jetzt zur Anzeige schreitet, vielleicht kriegt er dann endlich so einen Versetz, dass er dich in Ruhe lässt. Danach. Ja, das wäre schön. Ja, das wäre schön. Nicole, ich möchte auf jeden Fall, dass du jetzt mit meiner Psychologin mal eine Weile oder ausführlich redest, nach all dem Schock, den du hinter dir hast. Ja. Vielleicht kann sie dir noch ein paar gute Ratschläge geben, wie du weiter damit umgehen solltest. Ich drücke die Daumen, dass diese Leute dich dann bald und deine Familie endlich in Ruhe lassen. Und wünsche dir alles Gute. Leg bitte auf und die Magdalena ruft dich gleich an. Alles klar, danke. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss, Nicole. Ciao. Hier ist Uwe. Uwe ist 27. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Uwe, um was geht's? Es geht darum, und zwar, das Problem ist, dass ich gase. Was tust du? Ich gase. Du gast? Ja, das heißt, ich nehme Deo-Flaschen und inhaliere die. Wie bitte? Ja. Du nimmst die Deo-Flaschen, Körper-Deo? Ja, genau, so Körper-Deo-Spray. Was man sich unter die Arme sprüht oder so? Genau so. Und das sprühst du dir in den Mund und atmet es? Ja, atmest ich sprühe mir das nicht direkt in den Mund. Ich rolle zum Beispiel jetzt die Deo-Flasche zum Beispiel in ein Handtuch ein und inhaliere quasi das Gas, was da rauskommt. Jetzt, wo du sagst, meine ich mich zu erinnern, dass irgendwann ich im Spiegel mal darüber gelesen habe, dass man das auch mittlerweile macht, sowas. Ja, genau. Und ich hatte halt gelesen, dass das auch wohl tödlich ist. Oder tödlich sein kann. Was passiert denn, wenn du das dann gemacht hast? Ja, was passiert? Man vergisst alles um sich herum. Ist in einer ganz anderen Welt. Ich sag mal, in seiner eigenen Traumwelt. Also ein Flash ist das? Ja, wie lange hält ein Blackout. Wie lange hält das an? Ja, also es ist immer unterschiedlich, wie viel man halt nimmt. Also bei mir ist das meistens so 5 bis 10 Minuten. Doch so lange? Ja. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Pop-Hass. Pop-Hass ist ja auch so eine ätzende Droge, die man einatmet und dann für so ein paar Sekunden irgendwie weggewuscht ist. Ja, wie gesagt, in solchen Sachen habe ich nicht viel Ahnung, was diese anderen Drogen angeht. Wie lange machst du das jetzt schon? Ich mache das jetzt in etwa 2 Jahre. 2 Jahre schon? Ja. Und du sagst selbst, das kann tödlich sein und du machst es 2 Jahre? Ja. Warum? Das Problem ist einfach, ich mache das deswegen, weil ich ja für mich so das Gefühl habe, dass ich schuld an dem Tod von meinem Pflegevater bin. Was ist denn da genau passiert, Uwe? Ich war so circa 6 oder 7 Jahre alt, als mein Vater einen Schlaganfall bekommen hat. Ja. Und ich saß vorne neben ihm im Auto auf dem Beifahrersitz. Mhm. Und habe halt ins Lenkrad reingegriffen, weil er angefangen hat zu zittern. Mhm. Und meine Pflegemutter sagte mir dann, dass ich daran schuld gewesen wäre, dass er im Rückwärtsgang mit dem Auto vor die Garagenwand gefahren ist. Ja gut, da war da bestenfalls das Auto kaputt, oder was? Ja, das Auto war definitiv komplett kaputt. Nur er ist halt durch den Aufprall mit dem Kopf auf dem Lenkrad aufgeschlagen. Nochmal, das passierte nicht im fahrenden Auto zunächst. Dieser Zitteranfall, den er bekommen hat, diesen Schlaganfall, wie die Ärzte wohl festgestellt haben, ist während der Fahrt mit dem Auto im Rückwärtsgang passiert. Ja, aber im Rückwärtsgang fährt man in der Regel relativ langsam und rangiert irgendwo rein. Ja, aber das Problem war, dass er wohl einen Krampf bekommen hat durch diesen Schlaganfall. Mhm. Und er war halt, sein rechtes Bein war gelähmt und sein linker Arm. Achso, und hat dann stark auf das Gas genau, getreten. Genau, und hat dann stark aufs Gas getreten. Und du als 6-7-jähriger Junge saßt mit vorne? Genau, und habe einfach dann ins Lenkrad gegriffen, weil ich Angst bekommen habe. Im Affekt irgendwie? Genau. Und dann ist das Auto hinten irgendwo rangeprallt? Genau, an die Garagenwand. Und das wiederum hatte zur Folge, dass dein Pflegevater mit dem Kopf auf dem Lenkrad geknallt ist. Und daran ist er verstorben? Nee, verstorben ist er durch wohl diesen Schlaganfall, den er bekommen hat. Mhm. Da war ich 12 in etwa, als er dann gestorben ist. Ach, so lange war er dann schwer krank? Ja, richtig. Er war in einem Altenpflegeheim ist er gekommen. Also nochmal, dieses Zittern war schon ein Ausdruck eines Schlaganfalls. Genau, das war wohl Zeichen für den Schlaganfall. Und dann ist das passiert, wie du es gerade geschildert hast, da warst du 6, 7 Jahre alt. Und als du dann 12 Jahre alt warst, da ist er gestorben. Genau. Und war in dieser Zwischenzeit ein Pflegefall, oder wie habe ich mir das vorgestellt? Ja, genau, er war ein Pflegefall. Durch den Schlaganfall war er halt gelähmt. Mhm. Also sprich, sein rechtes Bein konnte er nicht mehr bewegen, hatte starke Schmerzen und auch sein linker Arm war komplett taub. So, und jetzt sagt, und an den Folgen dieses Schlaganfalls ist er dann gestorben. Genau, und meine Mutter hat mir, also sprich meine Pflegemutter, zu der ich hingekommen bin, die hat dann auf der Beerdigung zu mir gesagt, Hier hast du jetzt deinen Papa wieder, also meinen Pflegepapa. Ich brauche den nicht mehr. Du bist ja eh dran schuld, dass er verstorben ist. Hat sie das denn in den Jahren, während er dann ein Pflegefall war oder sehr schwer krank war, auch zu dir gesagt, dass du schuld warst? Sie hat mehrmals sogar gesagt, dass ich dran schuld bin. Und war dein Pflegevater in dieser Zeit, als er dann so angeschlagen war, geistig klar? Nicht wirklich. Ich sag mal, er rief ständig immer nach uns und auch nach seiner Frau, also sprich nach meiner Pflegemutter. Mhm. Sie hat sich überhaupt gar nicht um ihn gekümmert. Wir Kinder mussten uns um unseren eigenen Pflegepapa kümmern, der ja durch den Schlaganfall gelähmt war. Und ja, wie gesagt, auf der Beerdigung ist sie dann halt mit einem fremden neuen Typen aufgekreuzt und hat mir dann ins Gesicht gesagt, ja, hier hast du den Alten wieder. Ich brauche ihn nicht mehr, du bist ja eh dran schuld, dass er tot ist. Was meinte sie, hier hast du den Alten wieder? Was heißt das? Ja, dass ich jetzt meinen Vater für mich ganz alleine hätte. Also meinen Pflegevater. Als Toten, oder wie? Ja. Bist du dann bei dieser Frau geblieben? Nee, ich bin in einer Wohngruppe dann gekommen, weil ich sehr aggressiv geworden bin und halt dann auch mit dem Deo halt später dann halt angefangen habe, das zu nehmen. Ja, aber das dann sehr viel später. Ja. Ja. Glaubst du denn? Ich habe halt die ganze Zeit über immer in mich hinein verdrängt. Ja, glaubst du denn, dass du schuld bist? Nicht wirklich, aber ich sag mal, sie hat mir halt jetzt halt eingeredet, ne? Das Fatale ist natürlich, wenn man so ein Kind, du warst ja 6, 7 Jahre, sagst du, hast du alt, wenn man so etwas Schlimmes einem Kind sagt, du bist schuld, dass der Vater verunglückt. Und das ist natürlich unfassbar schlimm, so etwas zu machen. Das ist eine Schuld, die Frau auf sich geladen hat, die wird ihr Leben lang nicht mehr los, so etwas zu sagen. Ja. Da hilft dir auch die objektive Darstellung nichts, wenn dir jemand sagt, das ist völliger Blödsinn, weil du dieses Schuldgefühl so eingebrannt bekommen hast. Eben. So, jetzt kommen wir mal zurück zu zur Inhaliererei. Weißt du, Uwe, das ist für mich nicht die Entschuldigung, dass du das machst. Ja. Ich finde das ganz schlimm, dass du dein eigenes Leben und deine eigene Gesundheit so gefährdest und ruinierst. Du bist ja klar bei Verstand. Du weißt, dass dir damals Unrecht getan wurde von dieser Frau. Du kannst aber dagegen nicht angehen, was man ja auch verstehen kann, weil das so eingebrannt ist. Aber dann musst du doch von dir aus initiativ werden und dir Hilfe suchen beim Therapeuten, bei einer Suchtberatung. Ja, ich sag mal, ich hatte wegen dem Deo, das ich ja inhaliere, bei einer Drogensuchtstelle angerufen. Und denen auch gesagt, ich so, ja, pass mal auf, ich inhaliere Deo, ich möchte damit aufhören, aber schaff das halt nicht alleine. Und die hatten davon überhaupt gar keine Ahnung. Also die konnten mir da auch überhaupt nicht weiterhelfen. Finde ich auch schon wieder bemerkenswert und skandalös. Ja. Selbst wenn sie keine Ahnung haben, wenn ihnen vielleicht zum Fall noch nie vorgekommen ist, müssen sie dich doch bestellen und sich mit dir beschäftigen. Eigentlich hatte ich das auch eigentlich ja gesagt. Da warst du enttäuscht und hast dich dann gar nicht weiter bemüht. Ich sag mal, ich habe da hinterher nochmal dann angerufen, um halt versucht, halt einen Termin zu machen und sagten so, ja, sie können mir halt dadurch, dass sie das halt nicht kennen, können sie mir auch nicht weiterhelfen. 3 Jahre machst du es. Ja, so knapp 3 Jahre jetzt. Wenn das so gefährlich ist, und offensichtlich ist ja auch logisch, wenn man dieses Zeug einatmet, welche Nebenwirkungen bemerkst du schon? Ja, Nebenwirkungen so eigentlich habe ich bis jetzt eigentlich keine. Ich sag mal, ich merke zwar, dass meine Haut so ein bisschen, recht trocken immer ist. Meine Lippen sind sehr oft trocken. Ja, die Lunge muss doch schon geschädigt sein. Du atmest das Zeug ja tief ein. Ja, aber ich sag mal, das merke ich bis jetzt halt noch nicht. Wie oft machst du das denn in der Woche? In der Woche alle 2 Wochen. Alle 2 Wochen? Ja. Und dann stellenweise, ich sag mal, alle 2 Tage so, ja, wenn es hochkommt, dann auf 2 Tage so 20 Flaschen. Boah, 20 Flaschen? Ja. Also du machst das dann hintereinander? Ja. Was machst du sonst im Leben? Ja, sonst kann ich leider nicht viel machen, da ich ADHS habe. Ja. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, ja. Gut bei mir wohl festgestellt. Und ja, mit Arbeiten ist dadurch natürlich dann schlecht, weil ich sag mal, nicht wirklich die Ausdauer dafür habe. Ja, kann man alles aber machen, kann man alles therapieren. Kann ja, ich hatte jetzt 2 Jahre lang Ritalin genommen. Mhm. Dadurch, dass ich halt ja immer sehr aggressiv geworden bin durch viele Sachen. Mhm. Und ich sag mal, es hat auch geholfen. Und ich bin froh darüber, dass ich das genommen habe, diese Tabletten. Okay, lass uns nicht über ADHS reden, sondern über die Deo-Geschichte, die ist für mich jetzt viel alarmierender. Ja. Ich finde, dass du ganz schnell und ganz dringend wieder zu einer Beratungsstelle musst. Wir werden uns mal schlau machen jetzt, wer da Ansprechpartner sein könnte. Mhm. Hast du das Gefühl, dass du süchtig danach bist? Ja, definitiv. Du kannst nicht von dir aus sagen, ich höre jetzt auf von heute auf morgen. Nee. Ja, da ist vielleicht sogar ein Klinikaufenthalt, wäre vielleicht sogar ratsam. Bist du bereit, was zu verändern? Auf jeden Fall, weil ich sag mal, meine beste Freundin, die ich jetzt auch schon sehr lange kenne, die hat mir jetzt auch gesagt, wenn ich damit von mir aus jetzt nicht aufhöre, wird sie mir die Freundschaft kündigen. Mhm. Und das möchte ich halt nicht aufs Spiel setzen. Weil sie einfach halt der einzige Mensch ist, der halt immer für mich da war. Ja, und du setzt dann deine Gesundheit und dein Leben aufs Spiel. Ja. So, Uwe, wir melden uns jetzt gleich bei dir wieder. Ja, gut. Meine Psychologin, die Magdalena, und alle Beratungen dann im Hintergrund. Und ich hoffe, dass wir dir helfen können. Und ich hoffe, dass du dann an eine gute und kompetente Stelle auch triffst. Ja, das wäre schön. Ja. Alles Gute, Uwe. Danke, Domian. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Danke, tschüss. So, meine Lieben, 1.34 Uhr. Jetzt möchte ich euch unser Thema nächste Woche sagen. Ach, übrigens nächste Woche. Montag ist Rosenmontag und daher fällt diese Sendung am Montag aus. Wir sind wieder da in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ja traditionell unsere Themennacht. Und unser Thema nächste Woche heißt, ich möchte euch jetzt schon informieren über das Thema, ich hasse dieses Gefühl. Ich möchte mit euch über Gefühle reden, die ihr bei euch selbst hasst und die ihr bei anderen Leuten ausgesprochen widerlich findet und diese Gefühle wirklich hasst. Neid zum Beispiel, Geiz, Angst, Schmerzen, Rache, Aggressionen. Oder ich möchte auch gerne mit Menschen sprechen, die vielleicht ein normales Gefühl, was wir so als ganz normal empfinden würden, die nicht betroffen sind, also dass ihr ein normales Gefühl hasst, weil ihr damit ein schlimmes Erlebnis oder eine schlimme Erinnerung verbindet. Also, das Thema heißt nächste Woche, ich hasse dieses Gefühl. Wenn ihr euch anmelden wollt, sehr gerne unter domian@wdr.de. Jetzt weiter mit der freien Themennacht und ich freue mich begrüßen zu können die Bärbel. Bärbel ist 64. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Bärbel. Schön, dass du da bist. Um was geht's denn bei dir? Bei mir geht's um ein Chaos in meiner Wohnung seit 10 Jahren, wo ich einfach nicht den Mut finde, nach außen zu gehen und zu sagen, also ich brauche Hilfe. Bist du ein Messi? In dem Sinne bin ich kein Messi. Ich glaube, dass ich bei mir dadurch, dass ich irgendwie durch die Erlebnisse, die ich in meinem Leben gehabt habe, einfach mit Nerven am Ende war, dass ich einfach alles liegen gelassen habe. Du lebst alleine? Ja. Wie groß ist die Wohnung? 46 Quadratmeter. Das sind 2 Zimmer vermutlich? Ja. Ja, und kleines Badezimmer dabei? Kleines Badezimmer, Küche, Flur. Kleine Küche und kleinen Flur? Mhm. Wie sieht es denn aus in der Wohnung? Beschreib sie uns mal. Einfaches Chaos. Alles ist liegen geblieben. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ganz grob gesagt, eingekauft habe, dann sind einfach, also jetzt, es ist kein Müll in dem Sinne, stinkender Müll, sondern einfach Dinge, so Verpackungsmaterial, Zeitungen, Kartons und. Also es vermodert oder verwest nichts. Nein. Es gibt keine Lebensmittelrückstände und stinkt. Nein. Es sind alles so Sachen, so Gegenstände halt oder Zeitungen oder Kartons oder sowas. Ja, genau. In jedem Zimmer. Ja, das ist ein größeres Zimmer und eine Ecke, wo man eben sein Bett unterbringen kann. Aber das ist auch alles voll, alles belegt. Auch das Bett? Nee, mein Bett nicht. Aber Unterbett nein. Wahrscheinlich. Unterm Bett, ja. Mhm. Ganz genau. Zeitungen und, ja. Wie ist das denn, wenn du gegessen hast, spülst du richtig ordentlich ab? Ja, ich spüle. Das machst du? Das mache ich. Versuchst du denn in dieser Chaoswohnung ab und zu auch sauber zu machen? Das geht nicht mehr. Das geht irgendwie nicht mehr. Aber dann ist doch zwangsläufig schnell. Es ist völlig verstaubt und... Verstaubt ist es, ja. Total verstaubt. Wie ist es so mit Toilette und Waschbecken? Doch, das ist in Ordnung. Das reinigst du noch? Ja, sicher. Lebst du sehr zurückgezogen? Ja, ganz. Du hast keine... Ich habe mich völlig nach meiner Ehe zurückgezogen. Gibt es Angehörige, Freunde? Freunde, von denen habe ich mich auch zurückgezogen. Antal ist verstorben und mein jüngster Sohn möchte mir helfen, aber... Ich habe das bis jetzt nicht zugelassen und er hat jetzt einmal, durfte er rein und die Wohnung besichtigen und er hat gesagt, ich helfe dir, ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt, ja. Das ist der einzige Sohn und der Vater des Sohnes? Nein, ich habe drei Söhne. Ach, du hast drei Söhne? Und mit den anderen gar keinen Kontakt? Nein, mit den anderen keinen Kontakt mehr. Warum? Ich habe den Kontakt nicht mehr gewollt nach der Scheidung. Die Scheidung war vor 10 Jahren? Nein, die Scheidung war vor 18 Jahren. Und warum hattest du keine Lust mehr auf Kontakt mit deinen eigenen Kindern? Weil die mir vorgeworfen haben, ich hätte alles verändern können. Ich war mit einem absoluten Alkoholiker verheiratet. Wir hatten 20 Jahre eine Kfz-Werkstatt und ja. Und die haben gemeint, ich hätte das alles ins Gute regeln können, aber ich habe mein Ganzes gegeben, alle Kraft, die ich hatte. Und seit dieser Zeit gibt es keinen Kontakt mehr? Mit den Großen. Mit den Großen? Nee. Du hast ja gerade am Anfang schon gesagt, dass du vermutest, dass so viele Dinge in deinem Leben, die du erlebt hast, dazu geführt haben, dass das so gekommen ist. Und du hast gerade schon eine kurze Andeutung gemacht. Was war noch sehr schwer für dich in deinem Leben? Ich meine, die Ehe mit einem Alkoholiker ist schon extrem schwer. Mit einem gewalttätigen Alkoholiker. Mit einem gewalttätigen Alkoholiker. Ja. Das heißt, er hat dich geschlagen. Ja, der hat meine Kinder, durfte er nicht anfassen. Da habe ich gesagt, das überlebst du nicht. Aber... ich habe das alles auf mich genommen, ja. Wie merkwürdig, die Kinder haben das mitbekommen und die halten zu dem Vater und nicht zu dir. Also die anderen, die großen beiden. Ich weiß nicht, ob die, die halten auch nicht zu dem Vater. Ach so. Wie alt waren die Kinder, als ihr euch habt scheiden lassen? So ungefähr? Ach, hilf mir mal, die sind 69 geboren und 71. Ja. Großen. Dann waren die auch schon... Haben die alles mitgekriegt, kann man das ja so sagen? War ja, alles, kann man so sagen. Mhm. Ja. Gewalttätig, geschlagen, gedemütigt. Vergewaltigt vor allen Dingen. Vergewaltigt. Das ist das Schlimme, jeden Tag. Jeden Tag? Jeden Tag. Wie viele Jahre hast du das ertragen? 25. Kann man sich nicht vorstellen, aber irgendwann geht's dann nicht mehr. Irgendwann bricht alles zusammen. Mhm. Dieser Mann hat dich über einen so langen Zeitraum oder zumindest über einen sehr langen Zeitraum zur Sexualität gezwungen. Ja. Da musst du ja ein Höllenleben gehabt haben damals. Ja. Dass du es überhaupt so lange ausgehalten hast. Ich habe meine Lebensgeschichte habe ich in Bonn einer Ärzteschaft vorgestellt Genau, nee. Und ein Professor meinte zu mir, ich hätte mindestens 5 Leben gelebt und ich brauchte nicht traurig sein. Aber ich bin total traurig darüber. Ja. Nachdem. Weil ich immer wieder gedacht habe, es wird vielleicht doch noch gut, ne? Mhm. Hat er dich denn dann in Ruhe gelassen, als du dich von ihm getrennt hast? Er hat erstmal keine Ruhe gelassen. Er ist unter Strafe gesetzt worden, falls er Haus und Grund nochmal betritt und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Ja, und er hat das nicht geachtet. Und aber ich habe nicht angezeigt, deshalb dann. Ich habe nur die Türe nicht geöffnet. Lebt dieser Mann noch? Ja. Aber jetzt? Er lebt sehr gut im Moment. Mhm. Du erfährst noch irgendwas über den und von dem? Ja. Über wen? Über meinen Jüngsten. Der hat mit dem Kontakt? Der hat mit dem Kontakt, der weiß aber nicht, dass der Jüngste mit mir Kontakt hat. Mhm. Damals, als du dich denn getrennt hast und dieses Martyrium von dir losgeschlagen hast, wie hast du denn dann so die ersten Jahre gelebt? Ich habe erst versucht, alles, ich habe versucht, mein Leben neu zu ordnen. Ich habe im Krankenhaus gearbeitet. Mhm. Ich habe versucht, nochmal selbstständig zu sein. Ich habe damals immer Käfer fertig gemacht, Oldtimer restauriert und so. Mhm. Und kann man sagen, dass es dann vor 10 Jahren so über dich eingebrochen ist, dass du... Dann ist es endgültig über mich eingebrochen, dass ich, Und die Wohnung ist so ein Zeichen deiner Seele vielleicht auch, dass du dass du gar nicht mehr mit allem zurande kommst und die Kraft hast, mal aufzuräumen, was du früher mit links gemacht hast. Ganz genau. Ich habe von Anfang an gedacht, das mache ich, ich renoviere, das habe ich alles früher mit links gemacht, Auch ich habe auch immer unsere Wohnung oder unser Haus renoviert und alles. Aber du hältst dich auf einmal plötzlich ging es nicht mehr. Ja. Es ging gar nichts mehr. Das heißt, du hältst dich dann auch quasi den ganzen Tag in dieser vermüllten Wohnung auf. Ganz genau, ganz genau. Ich habe noch viele Hobbys, malen und dichten und ich habe einen sehr starken Glauben. Ah ja. Mhm. Mhm. Vernachlässigst du dich körperlich auch? Nein. Du duschen und Wäsche waschen, ja, das funktioniert? Das alles funktioniert. Ja. Nach außen hin quasi sehe ich so aus, als wenn ich... Ach so, das sieht man dir gar nicht an? Nein, mir sieht man das nicht an. Absolut nicht. Du liegt ja ganz nahe, Bärbel, die Frage, ob du dir schon von außen professionelle Hilfe gesucht hast. Habe ich schon, ach, vor 20 Jahren. Aber jetzt aktuell in der letzten Zeit nicht? Nicht mehr, nein. Warum nicht? Weil meine Ärztin, meine Neurologin, bei der ich damals Rat gesucht habe und gefunden habe, die hat wegen Altersgründen aufgehört. Mhm. Und ich bin kein Mensch, der jetzt von einem Arzt zum anderen rennt. Mhm. Und aber Bärbel... Du hast ja jetzt auch hier angerufen und wir beide unterhalten uns ja auch. Ja, ich verstehe das sowieso nicht. Ich verstehe das absolut nicht. Aber ich glaube, ich bin an einem Punkt angelangt, wo ich wirklich sage, wenn ich jetzt nichts mache, dann bist du verloren. Bin ich unter. Ja, glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das hat sich jetzt so aufgestaut, 10 Jahre. Ich bin überhaupt kein Mensch, der an die Öffentlichkeit geht. Mhm. Mhm. Und ich traue mich, das auf einmal... Und das ist der erste Schritt, was du jetzt gerade hier machst. Und ich rate dir wirklich ganz, ganz dringend, dass du jetzt ab nächster Woche, wir werden dich gleich noch beraten im Hintergrund, dass du nach draußen gehst und dir wirklich richtig professionelle Hilfe suchst. Du hast das werden wir dir gleich mal versuchen zu erklären, was das Beste in deinem Fall wäre. Du hast ja eine Chance, wieder stabil zu werden. Aber nach so langer Zeit hast du es alleine nicht geschafft. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo du was machen musst, sonst gehst du ganz unter. Das glaube ich auch, so hast du es gerade formuliert, ja. Ja. Liebe Bärbel, wir rufen dich jetzt zurück. Das heißt, meine Psychologin, die Magdalena, die berät dich, wie, was du genau tun solltest. Du musst etwas tun. Bitte tu etwas. Ich tue etwas, sonst meine innere Stimme hat mir gesagt, ruf da heute Abend an. Ich weiß nicht, warum und wieso. Du kriegst jetzt von uns einen professionellen Rat gleich. Und was ich auch sehr gut finde in deinem Fall, wenn du sagst, du bist fest verankert im Glauben, das kann dir ja auch eine große Stütze und Hilfe geben. Das ist eine ganz große Stütze die ganze Zeit gewesen. So, jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich. Dankeschön. Alles Gute und viel Erfolg. Und ich glaube, ich bin sicher, dass du das schaffen wirst. Ja, dankeschön. Du wirst es schaffen. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Danke. Tschüss. Hier ist Monique und Monique ist 26. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Monique. Was ist dein Thema? Mein Thema könnte man zum Mittwoch noch mit benutzen, Gehirn. Gehirn. Inwiefern? Ich bin seit 2009 an MS erkrankt. Ja. Und jetzt war am Mittwoch mein letztes MRT gewesen und heute sagte mein Neurologe mir, dass meine Medikamente nicht mehr richtig greifen und ich habe 4 starke Entzündungsherde im Gehirn. Im Gehirn. Das heißt eine drastische Verschlechterung. Ja, eine ganz starke Verschlechterung. Ich kriege jetzt das zweite Mal hintereinander Cortison. Und er hat mir geraten, ein Medikament auszuprobieren, was halt einmal im Monat als Infusion gegeben wird. Ich mich jetzt mittlerweile so weit im Internet erkundigt habe, dass dieses zu einer starken Gehirnentzündung führen kann. Und wenn das nicht rechtzeitig erkannt wird, in 3 bis 20 Monaten zum Tode führen kann. Hat dir der Arzt dieses Risiko auch genannt? Er hat gesagt, dass es sehr, sehr krasse Nebenwirkungen hat, dass die Patienten, die er kennt, manche so weit waren, die dann zwar auch diesen Erreger dann in sich hatten, die dann nicht mehr dieselben Personen waren. Also Nebenwirkung bedeutet dann Persönlichkeitsveränderung. Genau, Angstzustände, Demenz, epileptische Anfälle und... Das sind die eventuellen Risiken und Nebenwirkungen. Besteht denn die Chance, dass man mit dieser, ich sag mal, mit dieser heftigen Therapie diese Entzündungsherde in den Griff bekommt? Die bekommt man in den Griff und es gibt auch in Foren viele Leute, die das schon seit Jahren nehmen und bei denen nichts ist. Und ich halte immer nur so ein bisschen Zweifel, weil ich noch so jung bin und wenn man dann das Schlagwort Tod hört, ist das alles so ein bisschen... ja. Was bedeutet das eigentlich, Entzündungsherde im Gehirn? Wie macht sich das in und bei in deinem Körper bemerkbar? Welche Symptome zeigt das? Also im Moment habe ich die Symptome, dass ich mein rechtes Bein ein Taubheitsgefühl habe und ich damit gehe, als hätte ich 3 Bier zu viel getrunken. Ja. Und ich habe schon von Anfang an mit einer starken Sehnerventzündung zu tun. Und jetzt ist es halt so weit, dass ich halt doppelt sehe. Wenn ich versuche, irgendwas anzugucken, sehe ich es zweimal. Geht das einher auch mit Kopfschmerzen? Die habe ich jetzt, dadurch, dass ich alles doppelt sehe und dann halt ein Auge abdecken muss. Je nachdem muss das andere Auge halt dann natürlich greifen und das ist dann wirklich sehr, sehr anstrengend. Wenn man da jetzt nur weiter Cortison nehme und nicht dieses neue oder dieses zusätzlich starke Medikament, wie ist da die Prognose? Nicht wirklich berauschend. Also ich habe mir überlegt, dass ich meinem Arzt vielleicht sage, mit dem Kompromiss, wenn er mir wirklich hoch und heilig sagen kann, dass in den ersten paar Monaten dabei wirklich nichts passieren kann, dass ich sage, okay, ich würde es für 4 Monate so in dem Dreh rumnehmen, bis es mir wirklich besser geht und diese Entzündungsherde komplett weggehen. Und er dann eine Alternative dann für mich hat. Weil im Moment ist es so, dass diese Interferone und alles bei mir nicht mehr funktionieren. Hast du denn den Eindruck, dass du da in sehr guter Beratung und Behandlung bist bei dem Arzt? Jeder Arzt, den ich kenne, sagt, ich habe da den besten Neurologen an der Hand. Der ist auf Weltkongressen und, keine Ahnung, unterwegs. Also der ist wirklich sozusagen der Beste auf seinem Fach. Ja. Nur was das Medikament betrifft, da vertraue ich ihm schon. Nur dann soll er mir die Sicherheit wirklich sagen okay, in den ersten paar Monaten passiert wirklich nicht wirklich viel, weil dann kann ich mich damit noch abfinden, dass ich sage, okay, 4 Monate können sie es mir geben. Ist die Frage, ob der sich darauf einlässt, ob der das so klar sagen kann. Ich weiß es nicht, wenn das so ein starkes Medikament ist. Hast du mit anderen Betroffenen auch schon mal gesprochen, die das Medikament nehmen, diese starke? In so einem Foren habe ich mich da schon mal schlau gemacht. Also gechattet dann? Genau. Also es gibt den einen oder anderen, der es halt gar nicht vertragen hat, der sagt, ja, da ist dieser Erreger aufgetaucht. Wenn dieser Erreger im Körper ist, darf dieses Medikament dann auch nicht mehr weitergegeben werden, weil dann diese Gefahr wirklich zu groß ist, dass da was passiert. Es gibt aber auch wirklich Leute, die seit 2007, wo dieses Medikament auf den Markt gekommen ist, die es schon jahrelang nehmen und denen noch gar nichts passiert ist. Also du stehst ja in einem Dilemma. Wenn du jetzt nichts machst oder nur in Anführungszeichen Cortison nimmst, wird es wahrscheinlich nicht ausreichen und merkst ja schon starke Symptome. Und die Chance, die du hast, ist das starke Medikament, aber eben mit den Nebenwirkungen. Also eine ganz schwierige Situation, in der du dich befindest. Genau. Bist du auch in einer Selbsthilfegruppe für MS-Kranke? Das habe ich bis jetzt noch nie wirklich großartig gebraucht. Ja, manche mögen das ja nicht. Andererseits hört man dann auch wieder, dass das ein guter Austausch ist und die Selbsthilfegruppen sind gut vernetzt miteinander. Da kann man Erfahrungen austauschen und so weiter. Ich weiß es nicht. Vielleicht wäre es doch mal was für dich, gerade wenn du vor so einer großen Entscheidung stehst. Ja, ich habe mich schon mal schlau gemacht, was es bei mir so in der Umgebung alles gibt. Also gibt es ja schon ganz viel an Selbsthilfegruppen. Eine weitere bekannte Nachbarin, die hat das Ganze auch und ich mache mal einen Vorschlag. Wir machen uns jetzt auch mal schlau. Ja. Vielleicht finden wir noch was, was du noch nicht gefunden hast. Und überleg das doch mal zu machen, weil das ist natürlich für einen Außenstehenden, ich kann dir da keinen Rat geben, mach dieses oder jenes. Das wäre unseriös, das kann ich ja gar nicht. Interessanter ist das dann schon mit Betroffenen zu beraten und natürlich vielleicht auch nochmal mit einem anderen Arzt, das weiß ich nicht. Ja. Monique, bitte leg auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay, gut. Alles danke. Gute wünsche ich dir und die richtige Entscheidung vor allen Dingen wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Hier ist Thorsten. Thorsten ist 40. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Thorsten. Endlich bin ich auch mal dran gekommen. Ja. Sehr gut. Und was geht's bei dir? Ja, ich bin 40. Ich kriege keine Frau. Aber ich werde jetzt bald 40. Ich kriege keine Frau. Und ich bin noch Jungfrau. Mit 40 noch Jungfrau. Das ist schon ungewöhnlich. Jo. Und halt eben... Wie kommt das? Ja, im Großen und Ganzen bin ich in meinem Leben lang durch die gesellschaftlichen Kräfte dran vorbeigeschleust worden. Früher war ich zu jung, so mal ganz grob gesagt, jetzt bin ich teilweise zu alt. Aber was heißt gesellschaftliche Kräfte? Was ja, bedeutet? Das hat damit zu tun, dass ich zum Beispiel berufsmäßig früh schon im technischen Bereich gekommen bin. Ich habe mich für Technik interessiert, für Elektronik. Ja. Ich bin dann, habe dann Ausbildung gemacht, habe auch Oberschule gemacht, habe studiert, habe das Studium schnell absolviert, bin im Beruf gewesen. Das ist ja verrückt, das heißt, du hast studiert, da bist du mit vielen Leuten, auch mit vielen Frauen zusammengekommen. Nein, eben nicht mit vielen Frauen. Das ist ja gerade der Punkt. Ach so, weil das Studium Jungs hauptsächlich belegt haben. Genau. Ah, gut, aber es gibt Studentenleben, es gibt Kneipen, was man... Nein, das kommt für mich nicht in Frage. Warum nicht? Weil erstens Kneipen, da kann ich nicht richtig anknüpfen. Da müsste ich regelmäßig hingehen und da fühle ich mich nicht wohl. Ich trinke auch nicht so großartig Alkohol, da mache ich mir nichts draus und ich rauche auch nicht großartig. Und ja gut, ich merke schon, eine Kneipe ist es nicht. Ist nicht, genau. Und ja, dann kann man weitermachen. Kaffee ist quasi fast das Gleiche, da gehe ich mir einen Kaffee trinken und gehe wieder. So, und dann Diskotheken habe ich auch alle schon durch. Erstens mal, das große Problem bei Diskotheken ist immer die Musik. Ich kann diese... grundlegende Stampfmusik. Okay, ewig zu hören ist überall. Müssen wir gar nicht weiter tragen. Okay. Da gehe ich rückwärts wieder raus. Dann Internet. Internet, ja. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal die Abzockerseiten. Naja, gut, die. Und einmal gibt es die Gratisseiten. Und das dubiose Verrückte ist natürlich, bei den Abzockerseiten sind die ganzen Frauen. Und bei den Seiten, die gratis sind, da sind keine Frauen. Und das stimmt nicht. So. Ich habe die Erfahrung gemacht. Ach, was wenn meinst da keine, wenn da Frauen sind, wenn ich welche kontaktiere, da kommt da kaum eine Antwort zu. Was meinst du, wie viele ich hier schon gesprochen habe, Leute, die sich übers Internet kennengelernt haben. Nee, dann bist du da noch nicht so richtig schlau. Hast dich nicht richtig schlau gemacht. Aber du hast doch auch sexuelle Bedürfnisse in all den Jahren, Jahrzehnten gehabt. Wie ging das? Ja, ist ja wohl klar, ne? was bleibt mir jetzt übrig? Ich muss das natürlich dann irgendwie so ventilieren, sozusagen. Kanalisieren, sagt man besser mal, ne? Ja, wie siehst du aus? Also normal, ich bin auch recht sportlich eigentlich, ich bin 1,71, so 70 Kilo, ja, 69 Kilo, also normal. Bin auch ein bisschen, hab ein bisschen Dampf drauf, sag ich mal, und ne, also bin doch schon tageslichttauglich. Und, und was machst du jetzt beruflich zurzeit? Ich bin noch auf Arbeitssuche, ich war aber zuletzt so im, natürlich wie ich schon sagte, als Ingenieur, als Entwicklungsingenieur tätig im Softwarebereich und hab da programmiert. Lebst du denn sehr zurückgezogen auch? Es geht so eigentlich nicht. Also ich mach so, bin im Sportverein. Da bin ich immer jede Woche. Auch nicht schlechtes? Richtig, richtig. Mhm. Es ist Federfußball. Schon mal gehört? Federfußball, nee, keine Ahnung. Ja, ist mal was anderes, mal was Neues. Das ist auch. Also es gibt ein soziales Umfeld um dich herum. Nicht so prickelnd. Was ich noch mache, ist auch noch was Außergewöhnliches. Wirst du nicht erraten? Ja. CB-Funk. Ja gut, da sitzt du auch wieder alleine zu Hause. Das ist ja, aber ich habe da schon welche ein bisschen kennengelernt. Da wird auch ein bisschen gesprochen. Ja. Aber da sind auch beim CB-Funk, sage ich mal, sind auch nur größtenteils Männer. Natürlich. Also nur Männer. Aber hast du nicht auch einen ungeheuren Druck, endlich mal was zu erleben? Mich zu verlieben und auch eben Sex zu erleben? Ja, natürlich. Das habe ich ja schon alles hinter mir quasi. Ich habe schon fast damit abgeschlossen. Die Sache ist die, dass ich ja sogar auch total verknallt war in ein Mädel. Mhm. Aber die wollte nichts von mir wissen. Ja, ich glaube, ja, also zum Beispiel was das Internet anbelangt, da sind noch viele Ressourcen, die du noch nicht geortet hast. Bin ich ganz sicher. Und all die anderen Sachen, die man so im Leben machen kann, ist natürlich jetzt schwierig. Wenn du nicht gerne ausgehst, da kann man kaum was machen. Da bleiben nur noch so Hobbysachen. Also im Sport bist du schon unter Leuten, dass du noch mehr andere Dinge suchst, wo andere Leute auftauchen, auch Frauen. Ich gucke gerade auf die Uhr. Ich muss leider Schluss machen, aber wir melden uns nochmal, Thorsten. Ja. Bis gleich. Tschüss. Ja, tschüss. In der Technik heute, Julia Jochum. Jetzt wünsche ich euch ein sehr schönes Wochenende. Am Montag sind wir nicht da. Erst wieder in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, dann auch mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch ein schönes Karnevalswochenende, falls ihr Karneval feiert. Viel Spaß. Tschüss.